Darum haben auch die Präses der Kongregationen die Ausbildung der Sodalen als Laienapostel sorgsam zu betreiben. Durch die starke Beteiligung solcher Laienapostel an der katholischen Aktion ist es erreicht, dass sie tatsächlich in den Händen des Jesuitengenerals liegt, obschon sie vom Bischof und von Pfarrern geleitet wird. Der Pfarrer kann ohne Mitwirkung der Kongregation die Aufgaben der katholischen Aktion gar nicht durchführen. Er wendet sich hilfeflehend an den Präses, der ihm Hilfskräfte zur Verfügung stellt, die nun wieder Einblick in Dinge gewinnen, die zu erfahren für den Jesuitengeneral wichtig sind. Ja, seine Sodalen werden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auch den Pfarrer genügend bespitzeln können. Die Arbeit der Laienapostel erstreckt sich unter dem schönen Wort individuelle Seelsorge recht sehr auf alle Gebiete des politischen und wirtschaftlichen Lebens. Ausdrücklich wird sogar in jesuitischen Zeitschriften betont, sie hätten für gute Zeitungen und Zeitschriften Propaganda zu machen. Sie sind für alle Wahlen auch die geeigneten Mittelspersonen, um den Willen des Jesuitengenerals unmerklich ins Volk zu leiten. In der Tat, die Bedeutung der Johannesbrüder verschwindet gegenüber der Bedeutung der Kongregationisten. Bei der Vervollständigung der Kartothek hilft den Sodalen weitestgehend die Pfarrschwester. Beide arbeiten bei der Bespitzelung der Katholiken echt jesuitisch, also mit allen Mitteln der Heuchelei und List. Da, wo sie selbst nicht zum Ziele kommen, benutzen sie nach ausdrücklicher Anweisung noch verschwiegene Mittelspersonen. Nichts soll ihrem spürenden Auge verborgen bleiben, damit sie den einzelnen katholischen Menschen ganz sicher und fest in die Hand bekommen. Die Vorschriften, wie hierbei zu verfahren ist, sind sehr eingehende. Als Beispiele mögen angeführt werden, dass jeder neu hinzuziehende Katholik die entsprechenden Angaben werden von den Einwohnermeldeämtern gegen Bezahlung von Beamten erhalten, besucht wird. Der Laienapostel gibt ihm einen katholischen Wegweiser des Ortes und gerührt von so viel Aufmerksamkeit, lässt er sich nach allen Regeln der Kunst ausfragen und bedrängen, das heißt individuelle Seelsorge mit sich treiben. Besonders bespitzelt werden die Katholiken, die in einer Mischehe, das heißt nach jesuitischen Begriffen in einer wilden Ehe leben, falls diese nicht katholisch vollzogen ist und die Ehegatten sich nicht verpflichteten, die Kinder katholisch taufen zu lassen. Es soll eben auch mit allen Mitteln verhindert werden, dass ein andersgläubiger Nachwuchs die Zahlen der Ketzer und Heiden vermehrt, die ausgerottet werden sollen. Unauffällig werden schon die standesamtlichen Aufgebote von den Brettern des Standesamtes abgeschrieben. Darauf setzt bei Katholiken, wenn nötig, die Bearbeitung der Brautleute ein, um unter allen Umständen eine katholische Trauung durchzusetzen. Wird in der Ehe ein Kind erwartet, so erfolgen neue Besuche und Einwirkungen. Oft wird auch eine wirtschaftliche Beihilfe gegeben, um die katholische Taufe des Kindes sicherzustellen, denn damit ist das noch nichts wissende Kind ein Glied des mystischen Leibes Christi geworden und in der Gewalt des Christus quasi Präsens. Dann werden die Eltern angeregt, die Kinder schon mit 10 Jahren zur Frühkommunion zu schicken. Kurz, es geschieht alles, um freie Menschen in strenge Dressur zu bekommen. Hand in Hand geht damit immer wieder, und das kann nicht oft genug betont werden, der Kampf gegen die Katholiken, die sich gegen solche Beschnüffelung und Bedrängung wehren. Auch werden gute Kämpfer für das Kriegsheer des Jesuitengenerals ausgesucht und die Jugend in die übernationale römische Gedankenwelt gezwungen und zu Exerzitien getrieben. Dergestalt erhöht der Jesuitengeneral durch Laienapostel und Pfarrschwestern seinen Einfluss. Jesuit Barrat schreibt, Zitat, 40.000 marianische Kongregationisten, 7 Millionen marianische Sodalen, wenn sie nur ihre hohe Berufung, wenn sie nur ihre Kraft alle kennen wollten, wahrlich, sie könnten ein neues Zeitalter für das organisierte Laienapostolat einweihen. Sie könnten wiederum, wie es von ihrer himmlischen Königin heißt, zu einer wohlgeordneten Heerschar werden, fürchterlich den Feinden des Heils und mächtig in der Forderung des Reiches Christi. Zitat Ende. Wenn nun auch nicht alle 7 Millionen Sodalen solche fürchterlichen Streiter des Jesuitengenerals sind und werden, wie es der Jesuit Bangar aus Rom wünscht, sondern viele eine fatale Ähnlichkeit mit vertrottelten Johannesbrüdern haben, so hat er doch unter den 7 Millionen Sodalen viele schlaue, gut dressierte Mitstreiter, das heißt Spione. Ich schärfe den Völkern in letzter Stunde noch einmal den enthüllenden Ausbau dieses Kriegsheeres des Jesuitenordens ein. Erstens die Gründung des Romanischen Kollegs. Zweitens die Gründung des Germanischen Kollegs und anderer Kollegien und so weiter. Drittens die Gründung der Marianischen Kongregationen. Viertens die katholische Aktion. Ich zeige aber auch noch einmal die stufenweise immer dichtere Verhüllung des grauenvollen Dogmas von der Gottheit des Jesuitengenerals in diesem Kriegsheer. Während vom Novizen bis zum letzten Sodalen die Eidesverpflichtung am Altare für das ganze Leben der unbefleckten Jungfrau Maria geschworen wird, hat der Novize in der Person des Jesuitengenerals Christus zu verehren. Der Weltgeistliche, der Alumne des Collex Germanicum, hat in den gesamten Oberen Christus zu sehen. Der Führer des Kriegsheeres, der Zögling der anderen Kollegien, hat den Jesuitenorden nur noch hoch zu ehren. Er weiß im Übrigen, dass er für den Ordensdienst erzogen wird. Der Sodale des Kriegsheeres hat den Jesuitenorden auch hoch zu ehren, weiß aber nicht, dass er im Ordensdienst steht. In der katholischen Aktion verschwindet der Orden. Der Laienapostel lässt den Katholiken, der von seiner individuellen Seelsorge betroffen wird, im Glauben, dass er dem Ortsgeistlichen für dessen Gemeinde Dienste tut. Tief ist der Jesuitengeneral mit seinen nach gleichen Grundsätzen einheitlich dressierten und von ihm straff geleiteten Streitern in die katholische Kirche, in die gesamte katholische Welt und durch Parteien und Vereine in das Leben der Völker, in die weltlichen Staaten und namentlich auch in deren Wirtschaft eingedrungen. Seine Streiter stehen hier als Propagandastellen und formen die öffentliche Meinung, wie auch der Freimaurer sich bemüht. Sie betreiben die stille Gegenreformation gegen die Vermehrung ketzerischen oder heidnischen Nachwuchses durch ihre wirtschaftliche Scharfrus und ihr Bedrängen und Bedrohen der Katholiken in Mischehen. Sie haben den Jesuitengeneral mit guten Spionagenachrichten zu versehen und sind befohlen, das Gift aus Loyolas Leichenhallen, seinen zielbewussten Willen in die Völker zu tragen, um den Übergang und die Auflösung der lebendigen, blut- und arteigenen Völker ihrer Staaten, ihrer Wirtschaft in das erstarrte Leichenreich dieses Christi quasi Präsens zu vollenden. Fürwahr, eine völkermörderische Aufgabe.